Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Christus sollte immer unser Fokus sein. Er sollte immer unser Fokus sein. For Christ to be your focus, it means the Spirit is your focus. Das bedeutet, dass Jesus, dass der Geist dein Fokus ist. If Christ is your focus, wenn der Geist dein Fokus ist, then the Spirit is your focus. Dann ist auch der Geist dein Fokus. Your focus is no longer in the flesh. Dann ist dein Fokus schon auf dem Fleisch. He really wants us to know the difference between the spirit and the flesh. Er will, dass wir den Unterschied zwischen Geist und Fleisch kennen. A lot of us do not know the difference. Viele von uns kennen den Unterschied nicht. We don't know how to live in this spirit world of Christ. Wir wissen nicht, wie wir im Geist leben, in der geistlichen Welt von Jesus Christus. The spirit world is where all the victory is for us. In der geistlichen Welt, dort ist der ganze Sieg für uns. Everything he has for us, they are all in the spirit world. Alles, was er für uns hat, ist in der geistlichen Welt. And we have to know how to go there. Wir sollten wissen, wie wir dahin gehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Act 1. Apostelgeschichte 1. Here Jesus introducing us into the spirit world. Stellt uns Jesus Christus die geistliche Welt vor. See, he himself bringing God's children into the spirit world. Er bringt Gottes Kinder in die geistliche Welt. He wanted us to know that in the flesh we cannot work for God. Und was wir wissen, dass wir im Fleisch nicht für Gott arbeiten können. That no man can work for God in the flesh. Niemand kann für Gott arbeiten im Fleisch. Because God is spirit. Weil Gott Geist ist. And whoever wants to work for him must be in the spirit. Für ihn arbeiten will, muss im Geist sein. Praise the Lord. Halleluja. In Acts 1, verse 4 and 5. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, He, you have heard of me. For John truly baptized with water, as the natural. Das ist das Natürliche. But you shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the difference between the natural, the flesh and the spirit here in verse 5. Ihr seht den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist. You see, John baptizing, the baptism of Christ. Of Christ is of the spirit. Christus ist vom Geist. Of John is of the flesh. Die von Johannes ist vom Fleisch. And we are to know the difference between the two. Wir sollten den Unterschied zwischen beiden kennen. You see, of Christ is the real one. Von Christus ist das Wahrhaftige. I'm not saying of the water is not good. Ich sage nicht, dass die Wassertaufe nicht gut ist. But we don't depend on the water alone. Aber wir verlassen uns nicht auf die Wassertaufe. We don't rest on the water. Wir ruhen uns nicht auf dem Wasser. We rest in the spirit. Wir ruhen uns im Geist. You see, we just that of water. It was a symbol of what was coming. Die Wassertaufe ist einfach ein Symbol von dem, was noch kommt. You see, it was a sign of what was coming. Eine Vorbereitung auf das, was kommt. You see, it was a shadow of what was coming. That is Christ himself baptizing us. Dass jetzt Christus kommt, um uns dann selbst zu taufen. You see, and that is how there have been the old and the new. Es hat immer das Alte und das Neue gegeben. There have been the old and the new. Es gab immer das Alte und das Neue. You see, forbidding different food, they were all of the old. Speisen zum Beispiel zu verbieten, das war alles vom Alten. You see, a lot of things were of the old, but now the reality is Christ himself. Vieles war vom Alten, aber jetzt die Realität ist Christus. We will go there later. Praise the Lord. Halleluja. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Amen. Amen. If the baptism of water was enough, there would be no need for the Spirit, for the Holy Ghost. Wäre, hätte es den Heiligen Geist nicht gebraucht. Praise the Lord. Hallelujah. Just as if the flesh, you see, if the Old Testament could free us, there would be no need for the New Testament. Wenn das Alte Testament uns befreien konnte, dann hätte es keinen Nutzen für das Neue gegeben. You see, there could have been no need for the New Testament. The new now fulfill the old. Das Neue erfüllt jetzt das Alte. You see, once you are not baptized in the Holy Ghost, wenn du getauft bist im Heiligen Geist, you fulfill the baptism of water. Erfüllst du die Wassertaufe. Praise the Lord. Halleluja. You can see that baptism of a lot have been baptized in water, but you cannot see Christ in their life. Viele wurden in Wasser getauft, aber du kannst Christus nicht in ihrem Leben sehen. But baptism of the Holy Ghost, aber die Taufe des Heiligen Geistes, is Christ himself baptizing you. Christus selbst, der dich tauft. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is telling us that there is a difference between the spirit and the flesh. Jesus sagt uns, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geist und dem Fleisch. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the difference between the spirit and the flesh. Ein Unterschied zwischen Geist und Fleisch. And he said we cannot do God's work in the flesh. Wir können Gottes Werk im Fleisch nicht vollbringen. We need God's Spirit. Wir brauchen Gottes Geist. To believe God himself. Um Gott an Gott zu glauben. To work for God. Um für Gott zu arbeiten. See, to work for God. To work for God is to believe God himself. Für Gott zu arbeiten heißt an Gott zu glauben. You see, John 6. To work for God. Für Gott see, zu arbeiten. We need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen Geist. Without the baptism of the Holy Ghost, you cannot believe God fully. Kannst du Gott nicht glauben vollkommen? Who understand that? Praise the Lord. Hallelujah. You need the Holy Ghost to be able to work the work God wants you to walk. Um das Werk zu verbringen. And in Acts 2. Apostelgeschichte 2. 1-4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy, thank you. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them glowing tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. Praise the Lord. Hallelujah. This is still there today. Und das passiert heute immer noch. In baptism of the Holy Spirit in der Taufe is still there. Des Heiligen Geistes ist es noch da. God is no respecter of anybody. Gott bevorzugt keine Menschen. You see, if he have done it the other time, also, wenn er's damals getan he's still hat, doing it today. Tut er's auch jetzt noch. Only with our eyes, you see, we are today the world, they are so blind. Und die Welt ist so blind. For them to be able to see this very thing that was seen at that time is so difficult es today. Fällt ihnen so schwer, das zu sehen, was damals gesehen wurde. That you don't see does not mean they are not there. Aber nur weil du es nicht siehst, heißt nicht, dass es nicht da ist. Praise the Lord. Halleluja. And there appear upon them glowing tongues like as of fire. And it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Daddy, thank you. They were all filled with the Holy Ghost. Sie wurden alle gefüllt mit dem Heiligen Geist. They were no more natural. Die waren nicht mehr natürlich und übernatürlich. To be filled with the Holy Ghost, it means you are no longer of this world. Gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass du nicht mehr von dieser Welt bist. You are now of the spirit world. Du gehörst jetzt zur geistlichen Welt. Today we still need the power of the Holy Ghost. Heute brauchen wir auch die Kraft des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Today we still need the power of the Holy Ghost. Heute brauchen wir noch die Kraft des Heiligen Geistes. For God to walk, his walk through us. Damit Gott durch uns wirken kann. Amen. Amen. Go back to Acts 1. Apostelgeschichte 1. From verse 4 again. 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, He, ye have heard of me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Praise the Lord. Hallelujah. Here you can see the difference between this flesh and the spirit. Du siehst den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist. That they are not the same. Es ist nicht das Gleiche. For John to baptize you and for Jesus to baptize you, they are two different things. Dass Jesus sich tauft und dass Johannes sich tauft, ist ein Unterschied. John is a man. Johannes ist ein Mensch. But Jesus is God. Aber Jesus ist Gott. Who understand that? Praise the Lord. Hallelujah. For you to be baptized by John and to be baptized by Jesus, they getauft are two different zu werden von Johannes ist was anderes als getauft zu werden von Jesus. To be baptized by Jesus, getauft zu werden it means Jesus. God baptized you. Bedeutet, dass Gott dich getauft hat. Praise the Lord. Hallelujah. You see, to be baptized by John, John is just a natural man. Getauft zu werden von Johannes ist einfach getauft zu werden von einem normalen Menschen, von einem natürlichen Menschen. If we read forward. Look at verse 6. Vers 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Look at the question they asked Jesus. Hörst du die Frage an, die sie Jesus stellen? Are you going to restore the kingdom back to Israel? Willst du das Königreich wiederherstellen? Verse 7, and he said unto them, It is not for you to know the time or the season which the Father hath put in his own power. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it is not about the end time. Es geht nicht um die Endzeit. Jesus was not even talking about the end time. Jesus hat hier nicht über die Endzeit gesprochen. He was talking about now. Er hat über das Hier und Jetzt gesprochen. He was talking about your salvation. Über eine Erlösung. He was talking about your baptism of the Holy Ghost. Über die Taufe des Heiligen Geistes. He was talking about you receiving Jesus Christ into your life. Über deine Empfängnis von Jesus Christus. And allow him to do the job through you. Und das zulassen, dass er das Werk durch dich tut. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 8, you can see what Jesus said. Immediately, he said, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. You are going to receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. Because it's about now. Was um jetzt, das hier und jetzt. Jesus was not talking about the end time. Jesus sprach nicht um das. He was talking about die now. Endzeit, I don't know if you jetzt, understand. Praise the Lord. Hallelujah. He says you are going to receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. When the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they were asking questions. They asked Jesus questions. Sie haben Jesus Fragen gestellt. That when was the kingdom going to be restored to Israel? Wann wird das Königreich wiederhergestellt? Amen. Amen. You know, let me just leave here for Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe we go into here on Sunday as the Lord directs us. Amen. Amen. Because if you read here, here is not talking about the end time. Hier geht es nicht um die Endzeit. That's all. The coming back of Jesus Christ. He was talking about now. Es geht um jetzt. You know, he talks about, there was a place he talks about that you, some of you will not see that until the kingdom of God comes. Zum Beispiel, wir hatten mal darüber gesprochen, dass einige von euch werden den Tod nicht schmecken, bis ich wiederkomme. You know, it was as if that the people, we are not going to die until he's coming back again. Es schien so, als ob er damit sagen wollte, dass einige Leute nicht sterben werden und so lange am Leben sein werden, bis er wiederkommt. When he died, he rose up. Denn als er gestorben ist, ist er wieder auferstanden. Then he left to heaven. Und er ist in den Himmel gegangen. You see, then the kingdom of heaven has come. Und da ist das Königreich Gottes gekommen. Praise the Lord. Halleluja. You see, Jesus, once you, if you do not understand, is how he speaks. Und ich verstehe es, wie der spricht. You will have problem in the spirit, Probleme with the spirit haben world. Mit der geistlichen Welt. We have to understand the message of Jesus. Wir sollten die Botschaft von Jesus verstehen. John baptized. Verse 5 again. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord telling us how powerful it is for us to know how to function in the Spirit. Der Herr sagt uns, wie kraftvoll es ist zu wissen, wie wir im Geist funktionieren. Here is telling us that we are not just natural. Es sagt uns, dass wir nicht nur natürlich sind. You see, we are not flesh and blood. Wir sind nicht nur Fleisch und Because Blut. Because flesh and blood cannot please God. Denn Fleisch und Blut können Gott nicht gefallen. Here is telling us that we are of the Spirit. Hier steht, dass wir vom Geist we sind. We need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen we Geist. We need to know how to embrace or to function in the spirit world. Wir müssen wissen, wie wir im Geistlichen funktionieren. And praise the Lord. Halleluja. Here he was telling us. He is telling us there is difference between the spirit and the flesh. Er sagt uns, es gibt einen Unterschied zwischen dem Geist und dem Fleisch. He really wants us to know the difference. Er möchte, dass wir den Unterschied kennen. Between the spirit and zwischen the dem flesh. Geist und dem Fleisch. Today we still need the Holy Ghost. Heute brauchen wir den Heiligen Geist. For God to do whatever he wants to do through us. Damit er das tun kann, was er durch uns tun möchte. Amen. Amen. In 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Vers 15. Vers 50. He said, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption." Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht das Unverwesliche. So also darkness cannot overpower the light. Deswegen genauso kann auch die Finsternis nicht das Licht überwältigen. Here he said, "Now this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of Christ." Fleisch und Blut können das Königreich von Christus nicht erben. Flesh and blood cannot do the job of the Lord. Fleisch und Blut können das Werk des Herrn nicht vollbringen. We need the Holy Ghost to do the job. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Werk Without zu vollbringen. Without the Spirit, the oh, flesh and blood cannot do anything. Kann Fleisch und Blut nichts tun. In 1. Korinther 2. 1. Korinther 2. Know who you are. Wir müssen wissen, wer wir That sind. You are not of the flesh. Dass wir nicht vom Fleisch sind. You are of the Spirit. Sondern vom Geist. And if you can understand who you are, wenn wir wissen, wer wir sind, there will be no fear whatsoever. Wird auch keine Angst geben. You know that. If you can know and really understand wenn who you are, weißt und verstehst, you are not afraid of anybody. Hast du von niemandem Angst? They are to be afraid of you. Vor dir Angst haben. Praise the Lord. Hallelujah. You see, because you are in another world that they can never get to. Die sie nicht erreichen können. You see, every neighbor, when they want to see that word. Wenn sie das Wort sehen. You see, every niece, once they see the world that you are now in. Wenn sie die Welt sehen, if you learn to live there. Dann muss jedes Knie sich beugen. You see, if you learn to dwell there. Du lernst dort zu leben. You see, all knees must bow down before alle Knie vor dir beugen. The knees of problem must Knie bow down. The knees of poverty. Von Armut. The knees of defeat. von Versagen. The names of sicknesses and diseases. The names of witches and wizards. Von Hexen und Magen. They have to bow down. They bow down in the name of Jesus. Alles muss sich niederknien im Namen von Jesus Christus. Because you did not come with the natural name. Nicht mit deinem eigenen Namen. You have a supernatural name that you now bear. Den ich jetzt trage. Praise the Lord. Halleluja. He gave us his name to bear. Er gab uns seinen Namen. We carry his name everywhere. Wir tragen seinen Namen. So wonderful. Praise the Lord. Halleluja. First, let me see. First Corinthians 2. 1. Korinther 2. Look at verse 14. He said, for the natural man receiveth not these things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can they know them, because they are spiritually discerned. Then in verse 1 to 5 of 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2, 1 bis 5. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. I did not come in the flesh to you. Ich bin nicht im Fleisch zu euch gekommen. Praise the Lord. Halleluja. You know, as I'm here, I am not here in the flesh. Ich bin nicht im Fleisch hier. The flesh can do nothing. Das Fleisch kann nichts God. Bringen vor Gott. The flesh cannot please the God, the Father of Jesus. Das Fleisch kann den Vater von Jesus nicht gefallen. He cannot please our Father. Es kann unseren Vater nicht gefallen. He cannot please the Almighty. Es kann den Allmächtigen nicht gefallen. He cannot please the great I am that I am. Es kann Gott nicht gefallen. He cannot please Christ. Es kann Christus nicht gefallen. You see, I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. I did not come with a natural mind. Ich bin nicht mit dem natürlichen Verstand. I did not come with a natural wisdom. Oder mit natürlicher Weisheit. I did not come with a natural ways. Oder mit natürlichen Wegen. Declaring unto you the testimony of God, because the natural cannot do the job of the Lord. Denn das Natürliche kann das Werk des Herrn nicht vollbringen. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. I decided not to know the flesh but the spirit. Ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen als nur den Geist. I decided not to see the flesh. Ich habe mich entschieden, nicht das Fleisch zu sehen, aber nur den Geist. Praise the Lord. Halleluja. You know, if we can live like that. Wir so leben können. To see to always see the spirit. Dass wir immer an den Geist sehen. Not the flesh. Nicht das Fleisch. You know, when people are talking, you just know that they're saying you prove the spirit. Prove the spirit. Prüfe den Geist. Amen. Allem, was Leute sagen. You see, you know what the spirit that is talking. Du weißt, welcher Geist der gerade spricht. You see, you want anybody speaking to you. You niemand see, the message that you are hearing from people, from places. Praise the Lord. Halleluja. You know, Satan speaks through a lot. Der Teufel spricht durch viele. He's the one speaking through a lot. Er spricht durch viele Menschen. And we have to know how to reply Satan. Und wir sollten wissen, wie wir dem Teufel antworten. Praise the Lord. Halleluja. We have to know how to reply Satan. Wir sollten wissen, wie wir dem Teufel antworten. Jesus replied Satan through Peter. Jesus hat dem Teufel geantwortet durch Petrus. You know when Peter, when Satan spoke through Peter. Als Petrus durch den Teufel. Jesus said, "Get behind me, Satan." Als der Teufel durch Petrus gesprochen hat, hat Jesus den Teufel verweigert. He did not ignore Peter. Er hat Petrus nicht verweigert. He did not ignore Satan, the Satan that was speaking through Peter. Er hat den Teufel, der durch Petrus gesprochen hat, he said, "Get behind me." Er weiche von mir. Because you see, every tongue that comes against you, you are jede Stimme, die dich gegen dich erhebt, die musst du verweigern. Praise the Lord. Halleluja. You learn to condemn any tongue that comes against you. Du lernst jede Zunge zu verweigern, die sich gegen dich erhebt. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ, in whom crucified. I have decided not to see the flesh, but the spirit. Ich habe mich entschieden, nicht das Fleisch zu sehen, sondern den Geist. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 3. Vers 3. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Because You know, your neighbor is not the natural man, it's Christ himself. Denn dein Nachbar ist nicht der natürliche Mensch, sondern Christus selbst. Amen. Amen. Your neighbor is not the natural man. Dein Nachbar ist nicht der natürliche Mensch. Christ himself. Aber Christus selbst. He said, look at verse 3 again. He said, I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Before the natural man, you cannot be that way. Vor dem natürlichen Menschen kannst du nicht so sein. You see, he came in the name of Jesus. Er kam im Namen von Jesus. How he could see the name of Jesus and not the flesh. Und er konnte den Namen von Jesus sehen und nicht das Fleisch. You see, everything was about the name of Jesus and not about the flesh. Es ging immer nur um den Namen von Jesus Christus und nicht um das Fleisch. Verse 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. It was not of the flesh. My speech was not of the flesh. Meine Rede war nicht aus dem Fleisch. Amen. He judges today everywhere. You see, flesh. Flesh everywhere. You see? And he said, my speech and my preaching was not with enticing words. It's not to encourage you. It's not to you know, with entertainment. Ich versuche Menschen, you see, we want to entertain people. Zu unterhalten. Jesus did not come to entertain anyone. Jesus kam schon, um jemanden zu unterhalten. He came to preach the gospel. Und er kam, das Königreich zu predigen. And that is the same we have to do today. Das sollten wir heute auch tun. You see, entertainment cannot free you. Denn die Unterhaltung kann niemanden befreien. It's only the gospel of Christ that is our freedom. Who know that? Das ist unsere Freiheit. Praise the Lord. Halleluja. You see, no entertainment can free you. Keine Unterhaltung kann uns befreien. You see, enticing, he said, with enticing words. You know, enticing, to encourage, to bring people. It's not to entice you. Mit überredenden Worten. But to tell you the truth. Aber um dir die Wahrheit zu sagen. That is the truth. That is the gospel of Christ himself is the truth. Das Evangelium von Jesus Christus die Wahrheit ist. He did not come with man's wisdom. That is the flesh. Er kam auch nicht mit menschlicher Weisheit. He came in the spirit. Er kam im Geist. And not in the flesh. Und nicht im Fleisch. But in demonstration of the spirit and of power. Praise the Lord. Hallelujah. Anywhere we go. Egal wo wir hingehen. We have to learn to go in the spirit. Wir sollten wissen, wie wir im Geist dort sind. Be there in the spirit. Lass uns da sein im Geist. Amen. Learn to go to places in the spirit. Lernt an Orte zu gehen im Geist. Anywhere, egal. Learn it. You see, just allow it to be in the spirit. Lass zu, dass es im Geist ist. You see, it's not just in the church alone. Nicht nur in der Gemeinde. That's life after church. Das ist Leben nach der Kirche. You see, you learn to live in the spirit always, 24/7. The judge shall live in the spirit. Die Gerechten sollen durch den sollen im Geist leben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5. That your faith should not stand in the wisdom of men. Because flesh cannot please God. Denn das Fleisch kann Gott nicht gefallen. It cannot please God. That's flesh. Es kann Gott nicht gefallen, das Fleisch. You see, because God is spirit. Denn Gott ist Geist. Anyone that comes to him must come to him in spirit and in truth. Jeder, der zu ihm kommen muss, im Geist und in Wahrheit. And we know that Jesus is the truth. Wir wissen, dass Jesus die Wahrheit ist. You see, John 14 says, he said, I am the way, the truth and the life. Johannes 14 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So coming to God is totally Christ. Heißt, vollkommen Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, come completely Christ. Geht vollkommen. You see, coming to God is completely Christ. Heißt vollkommen Jesus Christus. He said that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Praise the Lord. Halleluja. Our faith should not stand in the flesh. Unser Glaube sollte nicht im Fleisch stehen, but in the spirit. Sondern im Geist. We are not of the natural, but of the spirit. Wir sind nicht vom natürlichen, sondern von dem geistlichen. We are not of the natural, but of the spirit. Wir gehören nicht zum natürlichen, sondern zum geistlichen. We were in Acts 1, 4 and 5. Wir waren in Apostelgeschichte 4 und 5. Where Jesus tried to tell us that there is a difference between the spirit and the flesh. wo Jesus uns erklärt hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geist und dem Fleisch. Go back to Acts 1. Apostelgeschichte 1. Praise the Lord. Halleluja. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, He, ye have heard of me. Look at what Jesus is saying here. Look at what Jesus has said. He's saying, don't depart, don't go and preach. Geht nicht und predigt. You know, in Matthew 28, Matthäus 28, at the end when he was about to leave, am Ende, als er he said, go ye, go and preach the word. Let us go to Matthew 28. Matthäus 28. Go there, please. From verse, let me 19 and 20 said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Here he said, go and preach. He sagt, geh und predige. But in Acts 1, from verse 4, look at verse 4 again. It says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart. You know, here they said, go and preach. Da hat gesagt, geht und predige. But now he's about to go. Aber jetzt, kurz he said, don't move. Until you are filled with the power of God. Gefüllt werdet mit der Kraft. Because the natural cannot do the job. Weil das Natürliche kann das Werk nicht vollbringen. You see, the natural cannot please God. Das Natürliche kann Gott nicht gefallen. You need to be filled with the power of God. Du musst gefüllt sein mit der Kraft Gottes. You see, the Holy Ghost is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. You need to be filled with the Holy Ghost. Du musst mit ihm gefüllt sein. So that you cannot do the job. The Lord cannot do the job through you. Damit der Herr das Werk durch dich erfüllen kann. He said, but wait for the promise of the Father, which said, He, you have heard of me. Verse 5 again. For John truly baptized with water, the natural. John baptized with water. Johannes hat mit Wasser getauft. John is not God. Aber Johannes ist nicht Gott. But a natural man. Aber ein natürlicher Mensch. Then it's not said, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Not many days hence. Because John said that Jesus was going to baptize us with the Holy Ghost. Apostelgeschichte 1,5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. You see, Jesus was going to baptize us. Jesus wird uns taufen. You see, with the Holy Ghost. Dem Heiligen Geist. God himself baptizing Gott selbst, der uns tauft. You see, no longer flesh baptizing Fleisch, you, but now God. Taucht, sondern Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is trying to tell us there's a difference between the natural and the spirit. Jesus versucht uns zu erklären, dass es einen Unterschied zwischen dem geistlichen und dem physischen gibt. But today, the so-called churches. Aber heute die Gemeinde. You see, do they know the difference? Kennen sie between den Unterschied zwischen dem Geist and the flesh? Und dem Fleisch? Do they know the difference between the water baptism and the Holy Ghost baptism? Und die Taufe des Heiligen Geistes? You see, a lot of churches is always on. Always about water baptism. In vielen Gemeinden geht es immer nur um die Wassertaufe. The Catholic, Jehovah Witness, the Mormon, you see, so on and so forth. They believe in the natural. Sie glauben an das Natürliche. The flesh. An das Fleisch. They believe in water baptism. Sie glauben an die Wassertaufe. Than of the spirit. Und das mehr als an die geistliche Taufe. Praise the Lord. Hallelujah. We are to know that God is spirit. Wir sollten wissen, dass Gott Look Geist at John 4. Ist. Go Johannes to John 4, 4. Please. You can see where the churches are down today. Deswegen sehen wir, dass viele Gemeinden am Boden sind. There's no power in churches. Da ist keine Kraft. It's so empty, so it's so shallow. So oberflächlich. You see, there is not working. Da funktioniert nicht. You see, no. There's no power of God at all. Die Kraft Gottes ist nicht zu sehen. It is as if Jesus passed away with the apostles. Es ist, als ob Jesus Christus vergangene Geschichte ist. And you can see that it's all episode. You cannot see the difference between the living and the dead. Du siehst den Unterschied zwischen den Lebendigen und den Toten. People are running away from churches. Die Leute flüchten vor Gemeinden. Why? Because so. The natural is more real to them than the spirit. Das Natürliche ist viel realer als das Geistliche. Until you understand the spirit. Erst wenn du den Geist verstehst. And know that it is allowed to be more real to you. Und zulässt, dass das the natural, you are realer als das Natürliche. Amen. Dann hast du nicht gar nicht angefangen. To arrive is to allow is to understand the spirit more than the flesh. Anzukommen bedeutet, das Geistliche mehr zu erachten als das Fleischliche. Look at what Jesus said here. Schau, was Jesus hier sagt, Johannes 4. 24. He said, God is spirit. And they that worship him must worship him. In spirit and in truth. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. And we know what is spirit. Wir wissen, was Geist ist. He said, the word that I speak unto you, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Then the truth. Die Wahrheit. Jesus said, he said, I am the way, the truth, and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. You can see that it's completely Christ. Ihr seht, es ist vollkommen Jesus Christus. Coming to God, zu Gott zu kommen, without Christ, you are going to Satan. Dann findest du nur den Teufel. If you are coming, you know when you are looking, you know people are looking for God. Leute suchen nach Gott. If you don't go through Christ, wenn du nicht durch Jesus Christus gehst, you are going to miss something. Wirst du etwas antreffen? You will arrive at a place. Du wirst an einem Ort ankommen. You will arrive in the destination of Satan. Du wirst beim Teufel ankommen. Praise the Lord. Halleluja. In the same John 4:20, look at chapter 20 to 23. Let us see something there. Amen. Amen. Johannes 4:20. 20 to 23. Look at Jesus speaking to this woman. And this woman replying Jesus. Verse 20. Our father worship in this mountain, said the woman. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Then Jesus replied this lady. Because there's a difference between the spirit, the old and the new. Es gibt einen Unterschied zwischen alt und neu. You see, the old you can worship in Jerusalem. Im Alten kannst du in Jerusalem anbeten. You see, you hear? The old you can worship in mountain. Im Alten musst du auf dem Berg anbeten. But now you worship aber jetzt in the spirit. Betest du im Geist. It's no longer about the flesh. Es geht nicht mehr um das Fleisch. The outside, das but Äußerliche. The inside. Es ist nicht mehr wichtig, sondern es geht jetzt um das Innerliche, das Geistliche. It's no longer about what the natural can see. Es geht nicht mehr um das, was das Natürliche it sehen kann. It's now about what the spirit can sondern see. Was kann der Geist sehen? What you can see with your spirit eyes. Was du mit deinen geistlichen Augen you sehen see, kannst. It's no longer what you can see with your natural eyes. Nicht mehr, was du mit deinen natürlichen Augen and sehen that's why kannst. Jesus said, rejoice, don't rejoice because Satan is subject to you. Freut euch nicht, weil euer weil der Teufel euch gehorcht. You know when Satan is in somebody's life. Wenn der Teufel im Leben eines Menschen naturally you can see it. Or physically. Kann man das physisch sehen? You can see that this person is mad. Kann sehen, dass diese Person vielleicht that there's something wrong with this person. Besessen ist. And once you heal, the person is healed. Wenn diese Person dann geheilt ist, you can see the difference. Siehst du den Unterschied? But Jesus said we are not to rejoice. Aber Jesus sagt, wir sollen uns nicht deswegen freuen. We are to rejoice for what the natural eye cannot see. Wir sollen uns über das freuen, was das natürliche Auge nicht sehen kann. We are to rejoice for the spiritual world. Wir sollen uns wegen dem geistlichen Wort freuen. You see the same Jesus is saying. Here. Und das sagt Jesus hier. Look at verse 21. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You know, you can see the mountain. Is it in Berg? You can see Jerusalem as a city. Is it Jerusalem als Stadt? Then verse 22. You worship, you know not. You know a lot worship what they don't know. Viele beten etwas an, was sie nicht kennen. They worship, they don't even know they are worshiping Satan. Sie wissen gar nicht, dass sie den Teufel anbeten. Oh my God. You know, they don't know they are worshiping Satan. Sie wissen nicht, dass sie den Teufel anbeten. Jesus said, you don't know what you even worship. Jesus sagt, ihr wisst nicht mehr, was ihr anbetet. Because you are worshiping Satan. Weil ihr den Teufel anbetet. Once you are not worshiping God through Christ, you are worshiping Satan. Wenn ihr Gott nicht anbetet durch Christus, dann betet ihr den Teufel an. He's like the Jehovah Witness. Wir zeugen He's Jehovah. Like the Catholic. Oh, die He's like the Muslim. You see, Muslime. You know, people are hungry. They believe they are hungry. They are hungry of God. Die Leute, they want to know Him and have relationship with Him. Glauben, dass sie hungrig sind nach Gott und dass sie Beziehung haben wollen mit Gott. And they go to these places. Und sie gehen an diese Orte, zu diesen Religionen. And we want to look for, they are looking for God. Und sie suchen nach Gott. You see, they're not knowing who they are worshiping. Aber sie erkennen gar nicht, wen sie da wirklich anbeten. Because when they get there, they are worshiping something. Wenn sie dort ankommen, beten sie etwas an. Jesus is saying, you Aber Jesus don't sagt, know who you worship. Du weißt gar nicht, ihr wisst gar nicht, wen ihr da nachfolgt. Jesus said unto her, Woman, Verse 22. You worship, ye know not what you... What... You worship, ye know not. You worship what you don't know. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. What you worship, you don't know what you are worshiping. Du weißt gar nicht, was ihr anbetet. And that it is Satan. Dass der Teufel ist. And not the true God. Und nicht der wahrhaftige Gott. What we know. Was wir kennen. What we worship. We know what we worship. Aber wir wissen, was wir anbeten. We know what we worship. Wir wissen, was wir anbeten. But you don't know what you worship. Aber ihr wisst es nicht. You know how many people today they don't know who they worship. Wisst ihr, dass viele Leute nicht wissen, wen sie anbeten? But you know who you worship. Aber du weißt, wen du anbetest. It's like making heaven. Es ist so, wie es in den Himmel schaffen. Some don't even know that they are, you know, they will be going to, they go to church. Leute gehen zur Gemeinde. You see, they pray. Sie beten. They fast. Sie fasten. But they don't know they are qualified for heaven. Sie wissen nicht, ob sie qualifiziert they sind. They don't believe that today when Jesus comes, they are with him. Sie glauben nicht, dass wenn Jesus heute kommt, dann sind sie bei Jesus. You are to know. Aber du musst das wissen. That Jesus said here. Wie Jesus hier sagt. We know what we worship. Wir wissen, wen wir anbeten. We know who we are. Wir wissen, wer wir sind. We know where we are going to. Wir wissen, wohin wir gehen. We know what is going to happen wir tomorrow. Wir wissen, was morgen passieren wird. Because our life is totally based on Denn the unser truth. Leben basiert auf der Wahrheit. You see, it's based on the true gospel basiert of Christ. Auf dem wahrhaftigen the Evangelium true word Christus, of God. Auf dem Wort Gottes. You see, the word of God yesterday, the word of God das today, Wort gestern, the true word of God tomorrow. Heute und morgen und für immer. Then he said, for salvation is of the Jews. Denn das Heil kommt aus den Juden. Salvation is of the Jews. Das Heil kommt aus den Juden. The true Jews. Die wahren Juden. The Jews are, it's not the natural Jews. Nicht die natürlichen it's not the Jews as a country or als people Land. As natural people. Als natürliche Menschen. The Jew as God children. Und Juden als Kinder Gottes. Israel as God children. Israels Kinder Gottes. Praise the Lord. Halleluja. They worship who they don't know. Sie beten or what they don't know. etwas an, was sie nicht kennen. They don't know who they worship. Sie wissen nicht, wen sie anbeten. And that's why they accept Abraham and reject Jesus. Deswegen akzeptieren sie Abraham und verweigern Jesus. Because they don't even know who they worship. Weil sie nicht wissen, wen sie anbeten. They will accept Abraham as their father. Als ihren Vater. More than accepting Jesus. Mehr als Jesus. Accepting Christ as their father. Als sie Christus ihren Vater akzeptieren. Matthäus 23. Amen. Amen. Vers 9. Matthäus 23, Vers 9. He said, and call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Nennt doch niemanden auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Don't call anyone your father on earth. Vater auf Erden. You know, a lot call Abraham their father. Viele nennen Abraham ihren Vater. Abraham is just a natural man. Aber Abraham ist einfach ein natürlicher Mensch. He was not God. Er ist nicht But Gott. Jesus is God. Aber Jesus ist Gott. Christ is God. Christus ist Gott. Romans 4, verse 1, 2 and 3. Römer 4, 2 und 3. Romans 4. What shall we say then? That Abraham, our father, has pertained to the flesh. The flesh. We are not of the flesh, but of the spirit. Was sollen wir dann sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wir sind nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. But these people are, they accept Abraham more than they accept Christ himself. Die Leute akzeptieren Abraham mehr als Christus. They embrace Abraham. Sie akzeptieren Abraham. Abraham is of the flesh. Abraham ist vom Fleisch. Abraham is a man and not a spirit. Abraham ist Mensch und nicht Geist. Christ is spirit. Aber Christus ist Geist. Know the difference between the spirit Kein Unterschied and the flesh. Zwischen dem Geist und dem Fleisch. You see, Mary is not a spirit. Weil hier ist kein Geist, sondern ein Mensch. You see, Mary is not a spirit. Weil hier ist kein Geist, sondern ein Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Mary is not God. Maria ist nicht But Gott. Christ is God. Aber Christus ist Gott. Amen. Amen. In John 16. Johannes 16. The flesh will lie to you. Das Fleisch wird dich belügen. You see, not the difference between the spirit and the flesh. Kein Unterschied zwischen Fleisch und Geist. The flesh is always a liar. Das Fleisch ist ein Lügner. You see, don't do things according to the flesh. Tue Dinge nicht nach dem Fleisch. Don't believe the flesh. Glaub nicht an das Fleisch. Don't trust the flesh. Vertrau nicht dem Fleisch. Trust God. God said, trust me. Trust Gott sagt, vertrau mir. Then in another word, don't trust the flesh. Vertrau nicht dem Fleisch. In John 16, Jesus said the Holy Ghost is to reveal all truth to us. In Johannes 16 sagt Jesus, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbaren muss. Because there is no truth. Denn es gibt keine Wahrheit im Fleisch. He said the Holy Ghost. Der the spirit Geist, of truth der Geist der Wahrheit will reveal all truth to us. Wird alle Wahrheit offenbaren. Because there is no truth. Es gibt keine Wahrheit in the flesh. Im Fleisch. Again in 1 Corinthians 2:14. 1. Korinther 2:14. We were there before. You see, he said flesh and let's go there. 1 Corinthians 2:14. 1. Korinther 2:14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. In another word, the flesh cannot know the spirit. Das Fleisch kann den Geist nicht erkennen. You see, this flesh cannot know, cannot understand the spirit. Das Fleisch kann den Geist nicht. They are foolishness unto him. Das ist Torheit für ihn. You see, the flesh cannot understand the spirit world. Das Fleisch kann die geistliche Welt nicht verstehen. In Romans 8, we have a lot to do in Romans 8 today. Look at Romans 8. Let us go there, please. Romans 8 from 1. Talks a lot about the spirit and the flesh. Geht es um das um den Geist und das Fleisch? Learn to do things in the spirit. Lerne Dinge im Geist zu tun. You see, learn to speak according to the spirit. Nach dem Geist zu sprechen. Learn to react in the spirit. Lerne im Geist zu reagieren. Learn to act in the spirit. Im Geist zu reagieren. Because if you do not act in the spirit, wenn wir nicht im Geist reagieren, wenn wir im Fleisch reagieren. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8, from verse 1. 1. There is, therefore, now, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. You see it? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Here he's telling us there's flesh and there is spirit. Wir sehen hier, dass es Fleisch und Geist gibt. There is flesh world and there is spirit world. Es gibt eine fleischliche Welt und eine geistliche Welt. Flesh versus the spirit. Fleisch gegen das Geist, gegen den Geist. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. If you are in Christ Jesus, you choose to walk after the spirit and not after the flesh. Musst du dich entscheiden nach dem Geist zu wandeln und nicht nach dem Fleisch. But a lot are in Christ Jesus. Aber viele sind in Christus. But they walk after the flesh. Aber sie wandeln nach dem Fleisch. Their spirit, ihr Geist, is born again. Ist wiedergeboren. They have a new spirit. Sie haben einen neuen Geist. They have Christ spirit. Sie haben den Geist that von they Christus. Still walk after the flesh. Aber sie wandeln nach dem Fleisch. And that's why there is condemnation for them. Deswegen gibt es Verurteilung für sie. They condemn themselves. Verurteilen sich. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the spirit, after the flesh, but after the spirit. We know that Jesus said, for my sake and the gospel's sake. Um meinetwillen, des Evangeliums willen. For Christ's sake um Christus and the gospel's sake. Des Evangeliums willen. Is of the Spirit. Ist vom Geist. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ's sake and the gospel's sake is of the Spirit. Um Christus willen und des Evangeliums willen ist vom Geist. You see, if it is now for Christ's sake, wenn es für Jesus Christus if it is now for the gospel's wenn sake, es für das Evangelium you are in the spirit world. Dann bist du in der geistlichen you Welt. Are no longer a natural man. Dann bist du kein natürlicher Mensch mehr. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you are to know that in the spirit you believe. Du musst wissen, dass du im Geist glaubst. Before you receive. Bevor du empfängst. And how to do everything in the spirit is by believing. Wie tun wir alles im Geist, indem wir glauben? You see, how to sow. Wie wir sehen. How to receive. Wie wir empfangen. How to become pregnant. Wie wir schwanger werden. How to deliver. Wie wir gebären. You see, the manifestation, everything is, die Manifestation, is by believing. Ist durch den Glauben. Amen. Amen. Romans 8 again. Römer 8. Verse 2. Vers 2. For the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Abato, can you help us to read verse 2? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Yeah, it talks about life. Hier zum Leben und Tod. He said for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Two laws here. Zwei Gesetze. And two laws. You see, two laws. The flesh is dead. Das Fleisch ist tot. The spirit is life. Der Geist ist Leben. He called the flesh dead. Das Fleisch nennt er tot. Then you now call the spirit life. Der Geist nennt er Leben. And be free from the flesh. Frei von dem Fleisch sein. Be free from the flesh. Frei sein von dem Fleisch. Stop seeing what they see. Hör auf, das zu sehen, was sie sehen. Stop accepting what they accept. Hör auf, das zu akzeptieren, was sie haben. Stop valuing what they have valued. Hör auf, das wertzuschätzen, was Stop sie wertschätzen. Stop loving what they love. Hör auf, das zu lieben, was sie lieben. Or wanting what they want. Das zu wollen, was sie wollen. They accept, you know. Praise the Lord. Halleluja. You know. Somebody can accept me more than he accepts you. Jemand kann mich mehr akzeptieren, als er dich akzeptiert. But don't allow the accepting me to bother you. Aber lass nicht zu, dass deren Akzeptanz dich stört. There can't be a brother and a sister. Es können Bruder und Schwester sein. And a mother or a father accepting one more than the other. Und Mutter oder Vater akzeptieren einen mehr als den anderen. But the one that is being rejected. Aber die Person, die verweigert wird. Don't allow. Let me put it this way. Take your focus away from what they admire. Nimm deinen Fokus weg von dem, was sie what they accept. Was sie akzeptieren. You see, take your eyes away from what they accept. Deine Augen weg von dem, was sie akzeptieren. Well, I don't know if you understand me. Praise the Lord. Halleluja. Whatever they accept or reject. Was immer sie akzeptieren oder verweigern. Should not be what you accept or reject. Das ist nicht das, was du akzeptierst. Whatever they love or hate. Was sie lieben und hassen. Should not be what you love or hate. Das ist nicht das, was du liebst. And you see, whatever you they want, and so on and so forth. You see. Stop comparing yourself to them. Hör auf, dich mit ihnen zu vergleichen. They accept them, they did not accept you. Die wurden akzeptiert, ich nicht. Stop seeing what they accept. Hör auf, das zu sehen, was sie akzeptieren. We want us to take our eyes from whatever the flesh is accepting. Er möchte, dass wir unsere Augen von dem wegnehmen, was das Fleisch akzeptiert. You see, the flesh can, they accept evil. Das Fleisch akzeptiert das Böse. You see, whatever they accept is a lie. Akzeptieren ist eine Lüge. You see, they always accept lies. Sie akzeptieren ständig Lügen. The flesh is always a liar. Das Fleisch ist immer ein Lügner. See what you accept alone. See Christ, what Christ wants you to accept alone. Nur auf das, was Christus akzeptiert, das, was er möchte, was du akzeptierst. The Christ in you. Christus in dir. The Christ you chose. Christus, für den du dich entschieden hast. That is your hope. That is the hope of your glory. Die Hoffnung deiner Herrlichkeit. You see, what he accept is what you are to see. Was er akzeptiert, ist das, was du sehen sollst. You see, that you are to accept, you see. Stop seeing what others are accepting. Hör auf, das zu sehen, was andere akzeptieren. You see, they are still accepting my brother. They did not accept me. Sie akzeptieren meinen Bruder, sie akzeptieren nicht mich. You are comparing yourself to your brother. Vergleichst dich mit deinem Bruder. Stop. I don't know if you understand. You understand. Praise the Lord. Halleluja. Stop comparing yourself to your sister. Hör auf, dich mit deiner Schwester zu you vergleichen. You see, Jordan, it's not what they accept. It's what the Lord wants you to accept. Geht nicht um das, was sie akzeptieren, sondern um das, was Jesus akzeptiert. Take your focus away from the flesh. Hör auf, deinen Fokus auf dem Fleisch zu haben. You see, don't allow what they accept. Don't admire what they accept. Verehre nicht das, was sie akzeptieren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Christ in you. Christus in dir. Is your hope of glory. Ist deine Hoffnung. The Christ you choose. Den Christus, für den du dich entscheidest. Is your hope of glory. Das ist deine Hoffnung. You see, it's not what they choose. Nicht was sie, nicht it's was not sie what they admire. Nicht das, was sie verehren. It's what is not what they accept. Was sie akzeptieren. It is who, it is what you choose. Für was du dich entscheidest. Praise the Lord. Halleluja. Our victory is not. It's not the flesh, but the spirit. Und der Sieg ist nicht das Fleisch, sondern der Geist. It is not your good result. Es geht nicht um deine guten Ergebnisse. Or bad result. Oder deine schlechten Ergebnisse. It is Christ in you. Es geht um Christus in it dir. It is not the flesh. Es ist nicht das Fleisch. The flesh profited nothing. Das Fleisch bringt dir nichts. Be spirit minded. Sei geistlich gesinnt. And not flesh minded. Nicht fleischlich gesinnt. Look at this Romans 8 again. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. Römer 8, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the weakness, in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemning sin in the flesh. Abato, can you help us to read verse 3 again? Vers 3 of Romans 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und der Sünde im Fleisch verurteilte. Praise the Lord. Halleluja. No flesh can praise God. Kein Fleisch kann Gott gefallen. But the Spirit. Only the Spirit can please God. Nur der Geist kann Gott gefallen. Only Christ's Spirit. Nur der Geist von Christus. In Isaiah 53. Jesaja 53. Vers 10. He said, it pleased God. Es hat Gott pleased gefallen. The Lord to bruise him. Es hat Gott gefallen, ihn zu verletzen. You see, Jesus pleased God. Jesus gefällt Gott. Only the Spirit pleased the Lord. And not the flesh. Nur der Geist gefällt Gott und nicht das Fleisch. Until you are of the Lord. You cannot please the Lord. Du kannst den Herrn nicht gefallen, wenn du nicht vom Herrn bist. Praise the Lord. Halleluja. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. The flesh cannot please God. Das Fleisch kann Gott nicht gefallen. God sent his own son in the likeness of sinful flesh. He sent the Spirit to now fulfill. To come and do the job for us. Er hat den Geist gesandt, um das Werk zu verbringen. And for sin, condemning sin in the flesh. Verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Praise the Lord. Hallelujah. You see, now he talks about not walking after the flesh, but dachte, walking Fleisch after zu wandeln, the spirit. Aber nach dem Geist zu wandeln. To walk after the spirit, nach dem Geist zu wandeln, and not after the flesh, und nicht nach dem Fleisch, should not be. Should not be from your outside alone. Sollte nicht von außen kommen. It should be from both sides, from your inside and from your outside. Sollte von innen und von außen kommen. You see, to walk. To walk after the flesh. Nach dem Fleisch zu wandeln. And to walk after the spirit. Nach dem Geist zu wandeln. They are both to come out. To walk after the flesh is coming out from inside. Nach dem Fleisch zu wandeln kommt von innen. You see, and to walk after the spirit should also come out from inside. Sollte auch von innen kommen. A lot of us to walk after the spirit is just from outside. Viele, wir wandeln nach dem Fleisch von außen. But the Lord wants us to walk, our walking after the Spirit should be from inside and not just from outside. Und nach dem Geistwandel von innen kommt und nicht von außen. Look at it again, verse 4. Vier. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. In the past, we have been walking after the flesh. In der Vergangenheit sind wir im Fleisch gewandelt. But now we now learn to walk after the Spirit. Aber jetzt lernen wir im Geist zu wandeln. And our walking after the Spirit should not come just from outside. Nach dem Geist zu wandeln sollte nicht von außen. Allow kommen. It to come from inside. Es sollte von innen kommen. You know, Jesus talks about it in Matthew 15. Let's see Matthew 15. Matthäus 15. So that you understand it better. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. Verse 8. Matthew 15:8. He said, "These people draw nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me." You see that? Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. You know, they are coming to Christ is not from their heart, but from their mouth. Dass sie zu Christus kommen, ist nicht von ihrem Herzen, aber von ihrem Mund. You see, walking after the Spirit should come from your heart. Nach dem Geist zu wandeln sollte aus deinem Herzen. And not just from your mouth. Nicht aus deinem Mund. Praise the Lord. Hallelujah. And in Mark 10, Jesus said, "For my sake and the gospel's sake." In Markus 10 sagt Jesus, um meinen Willen und des Evangeliums willen. You see, both inside you and outside you. In dir und um dich herum. Christ walking. Christus wandelt. You see, for my sake and the gospel's sake, should not be just outside, but from inside and also outside. Um Christus willen und des Evangeliums willen sollte nicht nur von außen sein, sondern auch von innen. You know, a lot is from just outside today, just as we read in Matthew 15, verse 8. Für viele ist es nur von außen und nicht von innen. For Christ's sake and the gospel's sake, allow it to be from inside. Und vom Evangelium willen, lass zu, dass es von innen kommt. And to be spiritually minded is Christ walking through you. Um geistlich gesinnt zu sein, heißt, dass Jesus Christus durch dich wirkt. And not you walking Christ through you. Nicht, dass du versuchst, Christus durch dich zu wirken. You are speaking Christ. Du sprichst Christus. You know, Christ is to speak through you. Christus sollte durch dich sprechen. And not you speaking through you, speaking Christ through you. Und nicht du, der Jesus Christus durch dich spricht. Let us go to Matthew 7. Matthäus 7. To understand all this better. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 7. We'll be coming to Romans 8. But let us now go to Matthew 7. Matthäus 7. The Lord is telling us here that we are to understand the spirit world from inside. Dass wir die geistliche Welt von innen verstehen müssen. Don't just say in the spirit, but allow it to be to come from your mind. Zulassen, dass es aus unserem Gedanken kommt, aus unserem Herzen. If you allow it to be rooted in you, that you speak it, you are not speaking it just for speaking sake. Dass du nicht einfach so sprichst. You are speaking it. You are saying it because you believe it. Und du sagst es, weil du es in deinem Herzen glaubst. Matthäus 7. Praise the Lord. Hallelujah. It says, wherefore, verse 20, by their fruit you shall know them. Matthäus 7, Vers 20. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. They now said, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. You see, it's not just saying it with your mouth, but is it coming from your heart? Es ist nicht nur es mit deinem Mund sagen, sondern auch mit deinem Herzen. Kommt es aus deinem Herzen? The message. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to understand the difference between the flesh and the spirit. Wir sollten den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist erkennen. And to understand it from our inside out. Und es von innen nach außen verstehen. You see, once you are talking about Christ, allow it to be from your inside. Wenn du über Christus sprichst, lass zu, dass es von innen kommt. He said, it is not everyone that said, Lord, unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? They go to church. We went to Gemeinde. Oh Lord, we were in the church. Hey, wir waren in der Gemeinde. We went out to preach. Wir sind predigen gegangen. We were pursuing people to come. We were driving, taking people. We wanted people to come to Wir haben you. So viele Leute eingeladen. Lala, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you're speaking, Christ is not coming from your heart. Wenn Christus zu predigen nicht von deinem Herzen kommt, you are the walker of iniquity. Dann bist du ein Gesetzesloser. Allow Christ to come from your heart. Lass zu, dass Christus deinem Herzen kommt. He said, "With the heart, man believes it." Mit dem Herzen glaubt der Mensch. He's not just saying Jesus. Nicht nur Jesus sagen. Is it coming from your heart? Kommt es aus deinem Herzen? If not, you are that worker of iniquity. Bist du dieser Gesetzlose? He looked at him. Also talks about workers of iniquity. Look, let us go there. Luke 13. Lukas 13. Luke 13. Vers 23 to 30. Amen. Amen. They said one unto the Lord, are there few that be saved? And he said unto them, praise the Lord. How many are, oh, you say, are there few that will be saved? Wird es nur wenige geben, die errettet How werden? Many are going to make it? Wie viele Leute werden es schaffen? How many are going to make it? Wie viele Leute werden es schaffen? Have you ever asked yourself that question? Hast du dich das schon mal gefragt? I've asked a lot. Ich habe mir schon oft diese Frage gestellt. How many are going to make it? Wie viele werden es schaffen? With how everything I'm going, you see how the world, yeah, what the world pursue today. How many are going to make it? Wonach die Welt hinterher ist. With what they value today, das, was how die Welt many are going to make it? Wie viele Leute werden es schaffen? Ah, praise the Lord. Hallelujah. Verse 24. Then Jesus says, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. A lot we want to enter in, but they Viele wollen reingehen, aber sie werden es nicht schaffen. Do you know those that go to the moshe to pray? This is Islam. You see the Catholic and so on and so forth. Die Leute, you see, die they want to enter, Religion, but they gehören, cannot sie wollen enter. In das Königreich eingehen, aber sie werden es nicht schaffen. A lot want to enter. Viele wollen das Königreich. You know, praise the Lord. Hallelujah. Let me not go there yet, but later, if we can get there today. Strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. A lot are looking for ways to get into heaven. Viele suchen nach Wegen, in den Himmel zu kommen. You know the Muslim, they talk about heaven a lot. Muslim, sie sprechen oft über den Himmel. It's always about heaven. Es geht oft über das Paradies. Verse 25. Then he said, when once the master of the house is risen up, and heart shut to the door. And you begin to stand out without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not where ye are. Then say ye, begin to say, we have eaten and drunk in your presence, and thou hast taught in our street. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you were in our street teaching. Ihr wart auf unserer Straße. I was even in your church. Ich war sogar in einer Gemeinde. Then shall you begin to say, we have eaten and drunk in your presence, and thou hast taught in our street. But he shall say, I tell you, I know you not whence you are. Depart from me, all you workers of iniquity. Praise the Lord. Hallelujah. Christ called them workers of iniquity. Jesus nennt sie Übeltäter. Because it's all for them, it's just about the natural. Denn für sie geht es nur um das Natürliche. It's about water baptism. Geht um die Wassertaufe. It's about Abraham is our father. But nur Abraham ist unser Vater. You see, it's about the outside. Geht um das Äußere. It's about don't eat meat. Ist nicht, ist kein Fleisch. Ist kein Fleisch. Wait, it's not good, you see. Fleisch ist nicht gut. There is even, you know, a lot are trying to be vegetarians. Viele Leute versuchen vegetarisch zu sein. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. Workers of iniquity. Those that sees outside and not the spirit. Die es Äußere sind, nicht den Geist. Religion today is about outside. Religion, da geht's immer um das Äußere. It's about the flesh. Um das Fleisch. What you eat, what you drink. Das, was du isst, was du trinkst. It's about what people eat, what people drink. Es geht um das, was Leute essen, Leute trinken. Look at Colossians 2. Let's go to Colossians 2. Kolosser 2. Colossians 2. John, you will help us to reach. Colossians 2 from verse 16. Mhm. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Okay, thank you. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday. It is not about the flesh, it's about the spirit. Sondern den Geist. Who understands? Praise the Lord. Hallelujah. You see, it's not about the flesh, but the spirit. Es geht nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. He said, let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Today they are after the flesh. Heute sind die Leute nach dem Fleisch. They see outside, they don't see das Äußere, aber nicht den Geist. They pursue things outside. Sie sind hinter Dingen von außen her. He want us to see the spirit. Er will, dass wir den Geist sehen. We are of the spirit world. Wir sind von der geistlichen Welt. And not of the flesh world. Nicht von der fleischlichen Welt. Religion is after the flesh today. Religion ist nach dem Fleisch her. And not after the spirit. Und nicht hinter dem Geist. Amen. Amen. I will read further. 16 again. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they will condemn you if you do not have water baptism. Sie werden dich verurteilen, du nicht, wenn du keine Wassertaufe hast. Es ist Jesus, der mich getauft hat. It's not about water, it's about the es geht nicht Spirit. Um Wasser, sondern um den Geist. It's not about this, the, you know how many people have been baptized with water. Wisst ihr, wie viele Leute mit Wasser getauft worden sind? Aber wo sind sie heute? How is their relationship with Christ? Wie ist ihre Beziehung mit Jesus Christus? What matters is the baptism with the Holy Ghost. Das, was wirklich zählt, ist die Taufe durch den Heiligen you Geist. See, allow the Holy Ghost to now be doing zulass, the dass der Heilige Geist das Werk durch dich vollbringt. Amen. Amen. And it's not just the prayer, it's your relationship with the Holy Ghost. Es ist nicht nur das Gebet, sondern eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. It's a continual relationship with the Holy Ghost. Eine weiterführende Beziehung mit dem Heiligen Geist. Verse 17. We shall a shadow of things to come, but the body is of Christ. You see? All diese Sachen sind Schatten von Dingen, die noch kommen werden. Aber das Wahre ist Christus selbst. You see, don't eat me, don't eat, don't drink this, don't eat Fleisch, that, don't. Nicht dies. You see, the different thing that people don't want people so viele to Sachen, eat die Leute anderen verbieten. You see, this one is this question, this one is that, this one is that. You see, it's a sin. God is not the God of flesh. He is a spirit. Gott ist nicht der Gott von Fleisch, sondern der Gott vom Geist. If you allow your focus to be in the spirit, du zulässt deinen Fokus auf dem Geist. He will not help you to know what you are even to eat and to drink. Wird er dir helfen zu zeigen, was du zu essen und zu trinken. Remember, he said, "We shall eat any deadly thing; shall not harm us." That's what he said. Er hat gesagt, dass selbst wenn wir giftiges essen, wird es uns nichts anhaben. Amen. Verse 18, let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by the fleshly mind. People are puffed up with the fleshly mind. Leute sind aufgeblasen mit einem fleischlicher Gesinnung. They can tell you everything of the flesh. Sie können dir alles vom Fleisch erzählen. They don't know a single thing of und the sie wissen nichts vom Geist. Praise the Lord. Halleluja. They know a lot of the flesh. Sie wissen a lot viel vom of Fleisch. Things of the flesh. Viele Dinge im Fleisch kennen sie. But they don't know anything about aber sie wissen nichts über den Geist. Verse 19. I'm not holding the head from which all the body, by joints and bands, having nourishment, ministered and knit together, increased with the increase of God. The head. Das Haupt. The head that joins everything together. Das alles zusammenbindet. You know, there is no body without head. Es gibt niemanden ohne Haupt, ohne Kopf. The head should be Christ. Der Kopf sollte Christus sein. Once the head is off, wenn der Kopf ab ist, the body is useless. Ist der Körper nutzlos. Have you ever seen anybody without head? Hast du schon mal jemanden gesehen, der keinen Kopf but hat? You have seen somebody without hand. Aber du hast jemanden ohne Hand schon or gesehen? Without leg. Oder ohne Beine? Praise the Lord. Halleluja. Nobody without head. Es gibt niemanden ohne Kopf. Verse 20. Wherefore, if you be dead with Christ from the rudiment of the world, why as thou living in the world are you subject to ordinances? If you are of Christ, you know a lot of people want to listen to such things. Viele wollen sich sowas anhören. You see, they want to listen to don't eat, don't drink, don't do this, sie wollen don't sich do that. Das anhören, dieses tu dies nicht, tu jenes nicht, geh nicht dahin, trink nicht das, iss nicht das. He said, touch not, taste not, handle not. Praise the Lord. Halleluja. You see, touch not, you see. Rühr das nicht, taste not, handle jenes not. Nicht, betaste dies nicht. If you have been dead with Christ and you have risen with Christ, those things are no longer your business. Wenn du gestorben bist mit Christus und wieder auferstanden bist mit Christus, dann interessiert dich das alles nicht mehr. You see, once somebody comes to you, niemand don't eat, kommt. Don't drink, don't do. You say, I don't eat everything what the Lord ich esse alles, was der Herr mir sagt, was ich essen soll. He tells me what to eat. Er sagt mir, was ich he zu tells essen me what to drink. Er sagt mir, was ich zu trinken he is the one that direct me. That know er ist derjenige, der doing. Mich leitet. You say, I don't choose what to eat, what to drink myself. Ich entscheide nicht für mich selbst. Praise the Lord. Halleluja. Whatever the Lord wants me to eat is what das, I eat. Was der Herr mir gibt, das esse ich auch. A lot want to control themselves. Viele wollen sich selbst kontrollieren. Sie legen sich selbst Gesetze auf. Allow the Lord to direct you. Aber lass zu, dass der Herr dich leitet. Vers 22. Wish all are to perish with the Uzzim. After the commandment and doctrine of men. Their focus is so much after die the Fokus doctrine of liegt men. So stark auf der Lehre der Menschen. You see, they can understand, don't they? They cannot understand follow Christ. Sie verstehen. Koste das nicht, aber sie verstehen nicht, folge Jesus Christus. You see, they are so strong in the doctrine of men. Sie sind stark in der Lehre that der Menschen. You come to Christ, aber wenn es um Christus geht, empty. Dann sind sie they leer. So sind sie leer. Vers 23. Which have indeed a show of wisdom in will worship and humility. And neglecting of the body, not in any honor, to the satisfying of the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Colossians 2, we are still there. Colossians 2. Verse 10. Look at verse 10. Vers 10. You have to know who you are. Du musst wissen, wer du bist. Know the Christ in you. Kenne Christus in dir. Colossians 2 is Colossians very important 2 for God's children. Ist sehr wichtig für Kinder Gottes. Look at verse 9. Let us read from verse 9. He said, for in him dwelleth all the fullness of God's head bodily. In Christ dwelleth all the fullness of God's head. In Christus lebt die ganze Fülle Gottes. The God, the Father, the God, the Son, and Gott the God, Sohn, the Holy Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist. Then in verse 10, you are complete in him, which is the head of all principalities and power. The reason you are not to be afraid of any spiritual war. Der Grund ist halt, du keine Angst haben sollst für irgendeine geistige Welt. Why you are never to be afraid of Satan, of witches and wizards. Für Hexen und Magiern. You see, or whatever Satan, what you know, this is not to be all these demons. Ah, diese Dämonen. You are not to be afraid because you are the head of the principalities and power. Dieser Mächte, dieser Herrschaft. You see, in the spirit world, you are greater than them. In der geistigen Welt bist du größer als sie. Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. The reason you are never to be afraid of them at all. Deswegen sollst du keine Angst haben vor ihnen. He said in verse 10 again, and you are complete in him, which is the head of all principalities and power. If you can understand here, if you allow your mind to meditate this very place. Über diese Stelle hier. You will not doubt the word of God. Wirst du Gottes Wort nicht anzweifeln. You will not be afraid of anything. Du wirst keine Angst haben. Your mind must know that you are complete in him. Deine Gedanken müssen dann wissen, dass du vollkommen in ihm bist. That you are complete in him, which is the head of the principalities and power. Das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Not just saying it, but let your mind, let your heart know it very well. Zulassen, dass dein Herz das weiß. That no matter whatever is outside, egal was da draußen ist, du hast keine Angst. In whom also you are circumcised, with the circumcision made without hands. John, can you help us to read 11, verse 11? In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Praise the Lord. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. He's talking about your mind. Es geht um deine Gedanken. Your mind. Deine Gedanken. Do not allow Christ to not be in your mind. Du lässt es Christus in deinen Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. You are not allowed the circumcision of diese the Beschneidung heart. Des Herzens. This is circumcision of the mind. Die Beschneidung der Gedanken. That is no longer the old. You no longer think the old du in your mind. Du denkst nicht mehr das Alte, sondern das Neue. Du denkst Christus. Except if the Christ has been the old for you. Then you think Christ alone. Sei an Christus das Alte für dich ist. You see, you no longer think your old life. Also du denkst nicht mehr das alte Leben. You no longer think how the world thinks. Du denkst nicht mehr so, wie die Welt denkt. You now think what Christ thinks about you. Du denkst das, was Christus über dich denkt. You see what Christ talks about you. Was Christus über dich sagt. You see what you have in your spirit. Was du in deinem Geist besitzt. You meditate in the love God has for you. Du sinnst über die Liebe nach, die Gott für dich hat. You see, let your mind be soaking it. Dass du deine Gedanken daran einhaust, dass er dich unconditional. If he can love you when you were a sinner, how will he love you now that now you are a son? Als Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. If he can protect you when you wenn were a sinner, konnte, als so ein how anderer. Will he protect you now mehr, that you are now a child of God? Ein sein you understand kind. That? Praise the Lord. Hallelujah. You see, that the reason why you are never to be afraid of anything. So sollst du keine Angst haben. The circumcision of Christ. Die Beschneidung von Christus. The spirit of Christ is now in your mind. Der Geist von Christus ist jetzt in deinen Gedanken. We are to have the mind of Christ. Wir sollen die Gesinnung von Christus he haben. Said we have the mind of Christ. Wir haben die Gedanken von Christus. Allow the Christ and the spirit to come into your mind. Lass zu, dass Christus in deinem Geist auch in deinen Gedanken ist, in deiner Seele. You see, think of Christ in your mind. Denk in deinen Gedanken. Meditate in his love for you, sinne über deine Liebe nach, Tag und Nacht. Praise the Lord. Hallelujah. Instead of you know meditation. What is meditation? Meditation, was ist das? You see, we know when you think of problems. Wir denken manchmal über Probleme. Think of how to solve it. Wir denken darüber nach, wie wir sie lösen können. Das ist Meditation. You see, that mind you use to think of problems. Use it to think Christ. Diesen Verstand, den nutzt, um über Probleme nachzusinnen. Nutze sie, um über Jesus Christus nachzudenken. You see, that is how that is how everything come out. So kommt alles raus. You see, what that's how to be pregnant in the kingdom of Christ. Sind wir schwanger im Königreich you Gottes. See, you plant the word of God, that true gospel of Christ, you plant it in your heart, das war, in your mind. Evangelium von Christus, du pflanzt es in deine Gedanken. Allow it to be in your mind. Lass es in deinen Gedanken ist, Tag und Nacht. And that's how you are going to give birth. Und so wirst du gebären. Praise the Lord. Halleluja. Vers 12. Buried with him. In baptism, we are in as you are risen with him through the faith of the operation of God, whom has raised him from the dead. Amen. Amen. And you be dead in your sins and the circumcision of your flesh. You know, you are not dead in your sin. Ihr seid jetzt tot zur Sünde. It means a dead man cannot sin. Also ein toter Mensch kann nicht mehr sündigen. You are dead in your sin. Ihr seid tot zur Sünde. And the circumcision of your flesh. Die Beschneidung it means the flesh can no longer control you. Das heißt, das Fleisch kann nicht you no longer hear the language of the flesh. Du hörst nicht mehr die Stimme des Fleisches. The flesh no longer, you see, you don't longer listen to the flesh. Du hörst dem Fleisch you listen zu. To the spirit. Du hörst dem Geist zu. Hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Anything that have been against you. Alles, was gegen dich ist, ist vorbei. You see, they are powerless. Sie sind kraftlos. Which was contrary to us. And took it out of the way, nailing it to his cross. Amen. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Rejoicing over them. Rejoicing over them. He wants you to rejoice in whatever you are going through. Will, freuen in allem, was wir durchmachen. Because the war is over. Und der Krieg ist vorbei. Praise the Lord. Halleluja. You see, rejoice in whatever it is. Freu dich in allem. That's how to have victory. So wollen wir you see, rejoice in whatever you are going through. In allem, was wir durchmachen. God is not after the flesh. Gott ist nicht hinter dem Fleisch. But after the spirit. Hinter dem Geist. Praise the Lord. Hallelujah. He is not after the flesh. Er ist nicht hinter dem Geist. He's not after what you eat, what you drink. He's after Christ, the Christ in you. Er ist nicht hinter dem Fleisch, was du trinkst, was du isst, wie du aussiehst, sondern hinter Christus in dir, hinter dem Geist ist der Herr. He is after the Christ in you. Er ist hinter Christus in dir, Herr. The Christ in you is your hope of glory. Denn Christus in dir ist deine Hoffnung und Herrlichkeit und nicht das, was du isst. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 15. Matthäus 15. Let us go to Matthew 15. From verse 1. Matthäus 15, Vers 1. They came to Jesus, Christ, and Pharisees, which were in Jerusalem, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread." You know, they are after the flesh. Sind hinter dem Fleisch, ja. Why do they? The tradition of the elders is flesh. Die Tradition. Der Ältesten ist Fleisch vor Gott. Das ist Fleisch. Das ist fleischlich. The tradition of elders. Die Überlieferung der Alten ist Fleisch. What the Bible, what God called the Spirit is Christ Gott alone. Geist nennt ist Jesus Christus. Who understand? Das ist Geist. Praise the Lord. Halleluja. You see, they are after the flesh. Hinter dem Fleisch. Not after the Spirit. Und nicht hinter dem Geist. He said, why do your disciples transgress the tradition of the elders, for they wash not their hands when they eat bread. These people, they are after the flesh. Diese Menschen sind hinter dem Fleisch. But Jesus is after the spirit. Aber Jesus hinter dem Geist her. Look at what Jesus said. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? You want it to not become the commandment of God. Sie wird zum Gebot Gottes. For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he that curseth a father or mother, let him die the dead. Then you say, whosoever shall say to his father and his mother, it is a gift. But whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, today, as you know this place that we read, today religion will accuse you of not respecting your mother and your father. Religion wird dich verurteilen und sagen, du respektierst deine Eltern nicht. They will accuse you of not respecting your mother and your father. Sie werden dich verurteilen und sagen, dass du du ehrst deine Eltern nicht. But what you have to ask them is, are your parents respecting Christ? Was du sie fragen sollst, sind deine Eltern respektieren Christus? Just like Jesus talks about here. Genauso wie es hier steht. You know, are your parents respecting Christ? Respektieren deine Eltern Christus? You know? Is Christ everything for your parents? Ist Christus alles für deine Eltern? Look at verse 2 again. Vers 2. Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. And these people, they are against the commandment of God. Also Leute sind gegen das Gebot Gottes. But they are accusing people that are against the tradition of elders. Aber sie verurteilen andere, die gegen die Gebote der Ältesten sind. The question is, are your parents of Christ? Frage, sind deine Eltern von Christus? Do they choose Christ? Entscheiden sie sich für Christus? Then in verse 4 it says, for God commandments, saying, honor your father and your mother. And he that curses father or mother, let him die the death. You know, religion will condemn you if you do not predict sin. If you do not choose your mother and your father. Wenn du dich für deine Eltern entscheidest. If you do not take their advice. Wenn du ihren Rat nicht annimmst. You see, if God is saying something and you are choosing God and not choosing your parents, religion will condemn you. Wenn du dich für Gott und gegen deine Eltern stellst, wird die Religion dich verurteilen. But here Jesus is saying, why don't you listen to God and not listen to the elders? Aber Jesus sagt, weshalb hörst du nicht Gott zu, anstatt den Ältesten zuzuhören? So also we are to listen to Jesus and not listen to our parents. Und nicht unseren Eltern. And we are to know that honoring mother and father is the same as don't eat meat. Du hast wissen, dass Eltern zu ehren ist genau das gleiche wie zu sagen, ist genau das gleiche wie auf Speisen zu achten, zu sagen, ess das nicht und trink dies nicht. It is not that we do not respect our parents. Wir sollen unsere Eltern respektieren. We respect them. But if you do not respect Jesus, you cannot respect your mother and your father. Aber wenn du Jesus nicht respektierst, wirst du deine Eltern nicht respektieren können. Respecting mother and father. Mutter und Vater respektieren. Yeah, a shadow of things to come. Das ist alles ein Schatten von dem. That the body is Christ. Das Wesen, das the reality is Christ. Die Realität ist Christus. Because it is through Christ that you can respect your mother and your father. Denn durch Christus kannst du deine Eltern respektieren und lieben. Until you honor Christ, you cannot honor your parents. Erst wenn du Christus ehrst, wirst du auch deine Eltern ehren können. How do you honor Christ? Wie ehrst du Christus? By choosing Christ. Indem du dich für Christus entscheidest. You understand? You honor him by choosing du ehrst Jesus, indem du dich für Jesus entscheidest. You dishonor him by choosing your mother, du entehrst Jesus, indem du dich für deine Eltern entscheidest und gegen Jesus. Today the so-called God children prefer giving their parents to death. Heutzutage ist es den Kindern Gottes lieber, ihre Eltern dem Please Tod listen. Zu übergeben. I was in both sitting room. Ich war im Wohnzimmer. And the Lord just spoke this word to me. Er hat dieses Wort zu mir gesprochen. He said, God's children, they prefer to give their parents to death than to give their parents to him. Gottes Kindern ist es lieber, ihre Eltern dem Tod zu übergeben, als sie Jesus zu übergeben. He said his children, they prefer to give their children to death than to give their children to him. Oder Eltern bevorzugen es eher, ihren ihre Kinder dem Tod zu übergeben, als Jesus zu übergeben. You know, when people die, wenn Leute sterben, after some time, you cry, you know, you cry at the beginning and later, life must go on. Es gibt eine Trauerzeit und danach geht das Leben weiter. And you cannot bear it. Du kannst es dann ertragen. And keep on living. Und lebst weiter. Who understand? You know, people can do that, but they cannot do that towards God. Leute können das ertragen, aber wenn es um Gott geht, können sie es nicht ertragen. They cannot give their family to Christ. Sie können ihre Familie nicht Christus übergeben. And say, let my life go on. Und sagen, aber mein Leben geht weiter. You see, later they see them, it's as if without their mother, their father, they cannot do. Es ist, als ob sie ohne ihre Eltern nicht leben können. But once it comes to death, you don't have anything to say. Da kannst du dich nicht mehr dagegen entscheiden. Death will take them without your permission. Even you are the one that even permit them to even take them. Und deine Erlaubnis, aber theoretischerweise ist es sogar deine Erlaubnis, weil du sie in den Tod gegeben hast, als du sich geweigert hast, sie Jesus zu geben. Whatever you do not give to Jesus, du hast immer, du Jesus nicht gibst, übergibst du den Tod. If you do not give your mother to Jesus, wenn deine Mutter nicht Jesus übergibst, you give your mother to death, übergibst du sie dem Tod. Und der Tod wird sie töten. If you do not give your children whatever it is to Christ, wenn du deine Kinder nicht Christus übergibst, oder was auch immer es ist, you give them, übergibst du diese Sachen dem Tod. Praise the Lord. Halleluja. The so-called God's children prefer giving their parents to death rather than giving them to Christ. Die Kinder Gottes ist lieber, sie dem Tod zu übergeben, als sie Christus zu übergeben. Choosing your parents, sich für Eltern entscheiden, and rejecting Christ, und Jesus zu verweigern, is giving your parents to death. Bedeutet, dass du deine Eltern dem Tod gibst. Choosing your children and rejecting Christ is giving your children to death. Damit übergibst du deine Kinder dem Tod. Don't blame death for anything. Du brauchst den Tod nichts. Du kannst ihn nicht schuldig sprechen. Don't blame death. Der Tod ist schuldlos. You gave power to death. Du hast dem Tod die Kraft gegeben, sie zu töten. You gave them to death. Du hast sie dem Tod übergeben. You know when. When God spoke to Adam, he said, zu Adam "If you eat this tree, wenn du von diesem Baum isst, if you eat the fruit, you will surely die. Wirst du sterben. Death has no power. Der Tod hat keine Kraft. Death is powerless. Der Tod ist kraftlos. But if you disobey God, wenn du Gott missachtest, if you refuse to choose Jesus, wenn du dich weigerst, if you refuse to give those things to Jesus, deine Familie Jesus zu übergeben, whatever you love, you better give them to Christ. Was immer du liebst, übergebe es lieber Jesus. He's the only one that can handle it. Er ist der Einzige, der es damit umgehen kann. He doesn't want to take anything from you. Er will nichts von dir nehmen. He wants to bring them back to you. Er will es dir zurückgeben. That they will now, you will not be one forever. Damit ihr für immer eins seid. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Rejecting Christ is giving them to death. Jesus verweigern wollte sie den Tod übergeben. And don't blame death. Blame yourself. Deswegen gib dem Tod nicht die Schuld, sondern gib dir die Schuld. Honoring parents without Christ, Eltern zu ehren ohne Christus, is dead, ist tot. And is evil, und ist bösartig. Is evil, es ist bösartig und tot. Allow Jesus to honor your parents. Lass zu, dass Jesus deine Eltern ehrt. Allow Jesus to honor Lass your father and your mother. Vater und Mutter ehren. Allow Jesus to honor them. Lass zu, dass Jesus sie ehrt. And not you honoring them. Nicht du, der versucht sie zu ehren. You know they will sing your praises if you are honoring them. Sie werden dich feiern und loben, wenn du sie ehrst. But once it comes to, if you allow Christ, allow the praises of Christ to be sung everywhere. Aber lass zu, dass Jesus gelobt und gefeiert wird. Allow Jesus to be their music, dass and not Jesus you. Ihr Lied ist und nicht du. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who is the God of Romans 8? Römer 8. Until you allow Christ to walk himself in you and walk himself through you, your focus will be on the flesh. Wenn Jesus nicht durch dich wirkt, dann wird dein Fokus immer auf dem Fleisch liegen. Go to Romans 8. We will soon close, but Römer 8. Still go to Romans 8. Please read Romans 8 from 1 to the end. Römer 8, 1 bis zum Ende. Lest euch das durch. John, you write it down, please. Read it. Romans 8 from 1 to the end. It talks about the spirit and the flesh a lot. Es geht um Geist und Fleisch. And it's so important. Das ist so wichtig. And it talks about our mind. What our mind is to be full of. What we are to allow our mind to be full of. Praise the Lord. Hallelujah. What we are to allow our mind to be full of. Was, wovon unsere Gedanken voll sein sollen. Because the problem God's children have today. Das Problem, was wir Kinder Gottes haben, sind unsere Gedanken. Our mind is not full of Christ. Unsere Gedanken sind nicht voll von Christus. Our spirit is already full of Christ. Geist ist schon voll von Christus. But our mind is unsere Gedanken sind leer. It's so empty of Christ. Leer von Christus. It's full of worries. Voll von Sorgen. It's full of what the world is full of. Von dem, von die Welt voll ist. But God wants you to be full of Him. Aber Gott will, dass es voll von ihm ist. You see, Christ wants our mind to be full of Him. Christus will, dass unsere Gedanken voll von ihm sind. He said, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Römer 8, Vers 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Those that are after the flesh, their minds are full of the flesh. Denn diejenigen, die gemäß des Wesens des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. You know, what their mind is full of. Das von ihren Gedanken voll sind. The flesh. Das Fleisch. You see, it's always what you eat and what you don't eat. Es geht immer um das, was du isst und nicht isst. Is outside, is never. Es geht immer um das Äußere, nicht um Christus. Once you bring Christ in, you bring it, it's as if you are fighting them. Wenn du Christus reinbringst, ist es so, als ob du sie bekämpfst. Then they that are after the spirit, the things of the spirit. If your mind is after the spirit, Gedanken hinter dem Geist her sind. You see. If your focus is after the spirit, wenn dein your Fokus mind auf dem full of the spirit. Geist ist, dann wird werden auch deine Gedanken voll vom Geist sein. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Those that their focus is after the flesh. Die deren Fokus auf dem Fleisch liegt. Know that their mind is full of the flesh. Die sind auch voll vom Fleisch. And those that are their focus is after the spirit, after Christ. You know that your mind is full of Christ. Die aber, die nach dem Geist trachten, die sind auch, die haben auch ihr Geist ist auf ihre Seele ist auch voll von ihrem Geist. And until you allow Christ to walk himself in you and through you. Erst wenn Christus durch dich arbeitet und your in dir arbeitet. Focus will be of the flesh. Erst dann wird dein Fokus nicht mehr auf dem Fleisch sein. Allow your mind to be full of Christ. Lass zu, dass deine Gedanken voll sind von Christus of the flesh. Und nicht voll vom Fleisch. Of Christ is of the spirit. Denn von Christus ist vom Geist. And of the flesh und vom Fleisch is of Satan. Ist vom Teufel. Praise the Lord. Halleluja. John 10:10. We are not going there. Johannes 10:10. Remember Satan's job. Erinnere dich an die Aufgabe John des Satans. 10, 10. To steal, to kill, töten, and to destroy. Stehlen und zu zerstören. Mm-hmm. That's Satan's job. Das ist seine Aufgabe. Jesus hat es einfach to steal, to kill, töten, zu stehlen und zu zerstören. Das ist seine Aufgabe. Mm. Verse 6 of Romans 8. Römer 8. For to be carnally minded is dead. That to be spiritually minded is life and peace. To be full of Christ. Voll von Christus zu sein. Versus to be full of the flesh. Und voll von Fleisch zu sein. What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? What is your mind full of? Wovon sind deine Gedanken voll? I don't even remember. I hardly remember flesh. Ich erinnere mich nicht an das Fleisch. All the time. My heart is so much full. Meine Gedanken sind voll von Christus. I don't even remember any. Somebody have to remind me of the flesh. Da muss mich an das Fleisch erinnern. What is, what do you allow your mind to be full of? Wovon sind deine Gedanken voll? Was lässt du zu in deine Gedanken? Is it Christ? Ist es Christus? Or the flesh? Oder das Fleisch? Or how to solve the problem? Oder Lösungsvorschläge. That problem did not come for you to solve. Dieses Problem kam nicht, damit du es löst. It is there for Christ to solve. Es ist für Christus, er löst es. Allow him to solve it. Lass du das erst lösen. Praise the Lord. Halleluja. How is he going to solve it? Wie wird er es lösen? It is where your mind is full of him. Nur wenn deine Gedanken voll von ihm sind. You see, allow him to occupy your mind. Lass zu, dass er deine Gedanken. Meditate in his love for you. Sinne über seine Liebe nach. That is how everything is solved. Und so ist auch alles gelöst. Praise the Lord. Halleluja. You see, continue meditating on his love for you. Sinne weiterhin über seine Liebe. No matter how things go difficult, egal wie schwierig die Dinge werden. You see, no man keep on meditating in his love for you. Über seine Liebe für dich nach. Amen. Amen. For to be carnally minded is dead. John, can you help us to read verse 6? Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Und es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. How to have life and peace. Wir leben und Frieden haben. How to have life and peace. Wir leben und Frieden haben. How you are to reject death. Wie wir den Tod verweigern. He told us how to reject death. Wie wir den Tod verweigern. For to be carnally minded is death. Das Trachten nach dem Fleisch ist Tod. What you allow to come into your mind. Das, was du in deine Gedanken zulässt, is either death ist Tod oder Leben. You know, as your mouth, you see, in Proverbs, Proverbs said that death and life, they are in the power of your mouth. Tod they und come Leben from your mouth. Komm aus deinem Mund. You choose what comes out from your mouth. Du entscheidest, was aus deinem Mund kommt. Or Tod life. Oder Leben. So also your mind. Genauso auch deine Gedanken. Because whatever is coming out from your mouth, was aus deinem Mund rauskommt, is coming out from the inside. Kommt von innen. Praise the Lord. Halleluja. For to be carnally minded is dead. How to reject death? Wie den Tod verweigern. Allow your mind to be full of Christ. Zulass, dass unsere Gedanken voll von Christus sind. But to be spiritually minded is life. Aber geistig gesinnt zu sein ist Leben und Frieden. You know there is no depression in the kingdom of Christ. Es gibt keine Depression im Königreich. There is no stress. Kein Stress. Why? Because to be spiritually minded is life and peace. Geistig gesinnt zu sein, Leben und Frieden ist. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 7 we say, because the carnal mind is enemy against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To be full of Christ is not God will heal you. It's not God will provide. Heißt nicht, dass Gott versorgen wird. It's not God will give me. God will save me. I'm already saved. Ich bin schon errettet. To be full of God is I am already saved. Ist zu wissen, dass du schon errettet bist. I'm already born again. Dass du schon wiedergeboren bist. You see, to be full of God is to meditate that you already saved. Ist darüber nachzusehen, dass du schon errettet bist. You see, it is not I am going to be saved. Ich werde errettet. It is not I am going to be rich. Oder ich werde reich sein. I am going to be healed. Oder ich werde geheilt sein. It is I am saved. Ich bin schon errettet und ich bin schon geheilt. You see, I am going to be I am going to be blessed. Ich werde gesegnet. Ist tot. It is a carnal mind. Das ist ein fleischlicher eine fleischliche Gesinnung. I am going to be healed. It's dead. That's not healing. Das ist nicht Heilung, das ist Tod. That's not life. Das ist nicht Leben. I am already healed. Ich bin schon geheilt. To be in your mind. Das sollte mein Gedanke sein. You see, allow it to be rooted in your mind. That's lass du das, das verwurzelt in deinen Gedanken, dass du schon geheilt bist. Praise the Lord. Halleluja. To be spiritually minded is your mind full of what the Lord has done for you. Geistlich gesinnt zu sein ist, dass deine Gedanken voll sind von dem, was der Herr schon für dich getan hat. You see, to be spiritually minded. Geistlich gesinnt is your mind to be full of what the Lord has done for you. Von dem, was der Herr für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. And not for what you are going to do for God. Und nicht das, was du für Gott tun wirst. But for what God you are going to do for people, for yourself. Was du für Leute tun wirst oder für dich selbst. But what you have done for God. Und was du für Gott getan hast. You see, it is meditating what the Lord has done for you. Sondern darüber nachzudenken, was der Herr für dich getan hat. He has blessed me. Er hat mich gesegnet. With spiritual blessing in heavenly places. Fisher, er hat mich schon gesegnet. Praise the Lord. Hallelujah. The time has gone. Amen. Amen. Amen. We start from here on Sunday as the Lord directs us. Amen. Amen. Yeah.